ist der Traum für uns zwei für immer aus. Ist der Traum für uns zwei, es hat so wunderbar begonnen. Beinahe hätt ich dein Herz gewonnen. Mit einem Mal war ich nur Luft für dich, weil jemand kam, der dein Herz einfach nahm. Aus! Ist der Traum für uns zwei für immer aus. Ist der Traum für uns zwei, ich glaubte schon, dass wir uns lieben. Doch was ist mir davon geblieben? Es gibt für mich ab heute nur Einsamkeit. Es führt von dir nie ein Weg mehr zu mir. Aus, aus und vergessen. Aus, aus und vergessen. Ist der Traum für uns zwei für immer aus? Ist der Traum für uns zwei, du wirst dein Herz dem anderen geben. Doch einmal wirst du es erleben. Dann lässt er dich im Stich, so wie du mich. Dann rat ich dir, komm nie wieder zu mir. Aus!